laut und Fan von uns. Sie war so jung. Von einer kleinen Party hinaus kehrte sie nie zurück nach Hause. Und sang mit uns am Bühnenrand.